Phänomenales. Ein Schweigen kann innere Kräfte wachrufen. Manche Sache des Menschen gehört gesagt. Dennoch soll uns die Wahlmöglichkeit erhalten bleiben. Ob wir etwas aussprechen oder ob wir das nicht tun würden, das dürfte nicht entscheidend für ein Geschehen sein.